Heute erscheint das neue Boy-Album We Were Here und gleich hören Sie das Gespräch mit Boy, dem schweizerisch-deutschen Pop-Duo. Vorher noch ein Mix ihrer bekanntesten Hits vom Debüt, das vor ziemlich genau 4 Jahren erschienen ist. Es war Herbst 2011, als ein schweizerisch-deutsches Duo das Debütalbum Mutual Friends veröffentlicht hat und schnell vom Geheimtipp zum Charterfolg avanciert ist. Songs wie Little Numbers, Drive Darling und Oh Boy wurden Hits für eine ganze Generation junger, vor allem weiblicher Fans, die unaufgeregten, aber eingängigen und vor allem cleveren Pop genauso zu schätzen wissen wie die ehrliche und authentische Art der beiden Damen hinter Boy. Valeska Steiner und Sonja Glass. Mutual Friends ging bei uns auf Platz 9 der Albumcharts und dann auch fast ein ganzes Jahr lang nicht mehr raus aus den Top 100 und längst haben Boy auch Fanscharen in Japan und in Nordamerika. Und heute erscheint We Were Here, das neue Album von Boy, immerhin fast 4 Jahre nach dem erfolgreichen Debüt. Und jetzt sind Valeska Steiner und Sonja Glass bei uns in der Tonart. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Das Debüt ist 4 Jahre her, das fühlt sich eigentlich gar nicht so lang an, aber trotzdem, viele können es sich eigentlich nicht erlauben, nach dem Debüt sich so lang Zeit zu lassen, um dann nachzulegen. Aber warum geht das bei euch? Ich weiß gar nicht, ob wir es uns erlauben konnten, aber wir waren erstmal 2,5 Jahre unterwegs und haben wirklich in sehr vielen verschiedenen Ländern gespielt und das hat schon mal sehr viel Zeit geschluckt sozusagen und hat uns sehr gefreut, dass wir so weit reisen konnten. Und dann haben wir 1,5 Jahre an dem neuen Album gearbeitet und ich finde es auch gar nicht so lang. Aber ich glaube, für die Leute, die eben hier in Deutschland sind, ist das Album 4 Jahre her und man hat lange nichts gehört, das stimmt. Aber jetzt sind wir ja wieder da. Das ist doch gut. Das ist wirklich gut. Man hört ja immer wieder Geschichten, dass einem der Erfolg zu Kopf gestiegen ist. Bands lösen sich auf nach zermürbenden Touren und Streitereien. Wie habt ihr denn eigentlich den Erfolg verarbeitet? Offensichtlich erfolgreich auch. Ja, also ich glaube, wir haben uns über die letzten Jahre einfach wahnsinnig gefreut. Also wir haben dieses Album rausgebracht und haben mit nichts gerechnet und es ist so viel passiert. Und es war irgendwie schön, das auch zusammen zu erleben und sich immer darüber austauschen zu können. Ich glaube, dadurch konnten wir es auch sehr intensiv erleben. Ja, also ich glaube, das hat uns jetzt nicht zum Abheben gebracht. Genau. Nicht zum Abheben gebracht, aber nee. In irgendeiner Weise muss das doch euer Leben verändert haben. Es geht so, ehrlich gesagt. Also ja, also was natürlich anders ist, dass wir halt eben so viel unterwegs waren und so viel gesehen haben und die Möglichkeit hatten, in so viele Länder zu reisen. Aber eigentlich so bei uns privat oder auch die Art, wie wir jetzt wieder für das zweite Album geschrieben haben und so, hat sich nicht groß geändert. Also wir sind jetzt nicht plötzlich in ein riesiges Studio gegangen oder so, sondern ich glaube, wir sind sehr geerdet, haben ein sehr geerdetes Umfeld, was uns vielleicht auch hilft. Also es ist eigentlich nicht so viel so anders. Schön. Das merkt man auch an eurer herzlichen und wirklich geerdeten Art, wie du es gerade gesagt hast, Sonja. Ihr seid bei Herbert Grönemeyers Label Grönland unter Vertrag und ihr habt in einem Interview, was ich auf YouTube gesehen habe, erzählt, dass er sogar bei der Vertragsunterzeichnung dabei war. Hat er euch nach eurem Debüt zum Beispiel auch mit Rat und Tat zur Seite gestanden? Ja, es gab ein sehr, sehr schönes Gespräch nach der zweiten Amerika-Tour Ende 2013, als es klar war, dass wir jetzt wieder ans Schreiben gehen und dass es losgeht mit der zweiten Platte. Und da hat er uns beiseite genommen und meinte wirklich so, ihr könnt euch so freuen darüber, wie es gelaufen ist und es ist so toll, was alles passiert ist, aber macht euch jetzt einfach deswegen ja keinen Druck für das zweite Album, sondern macht, worauf ihr Lust habt. Ihr müsst kein zweites Little Numbers schreiben und sowas von seiner Plattenfirma zu hören, ist natürlich sehr schön und selten, glaube ich. Also ich glaube, da wird sehr oft auf schnelles Nachlegen und möglichst nochmal das Gleiche produzieren hingearbeitet und das schätzen wir total, dass wir in so einem Umfeld sind, was uns so viel Freiheit und Zeit auch lässt und ich glaube, das ist aber auch klug, weil wir das irgendwie auch brauchen und dass der Musik auch einfach gut tut. Genau, aber das war wirklich ein sehr, sehr schöner Rat von ihm. Der übrigt sich fast meine nächste Frage, und zwar die nach dem obligatorischen Druck, der sich da aufstaut, wenn man so ein erfolgreiches Debütalbum vorgelegt hat und jetzt nachlegen muss. Aber habt ihr trotzdem das Gefühl gehabt, ihr müsst irgendwelchen Erwartungen entsprechen, was die neuen Songs angeht? Nee, also klar, man beschäftigt sich damit, und wir haben das aber während der Schreibephase sehr, sehr versucht wegzustellen oder also nicht so nah an uns ranzulassen, sondern wir haben uns wirklich auf uns konzentriert und auf die Musik, und das hat uns geholfen. Wir waren auch nicht mehr in der Öffentlichkeit, also wir haben uns auch auf unseren Online-Plattformen sozusagen zurückgezogen und haben das auch ganz bewusst gemacht, und ich glaube auch in dieser schnelllebigen Zeit kann man dann auch Angst haben, dass man vielleicht vergessen wird oder so, weil wir haben eben, also uns war es einfach wichtig, wieder eine gute Platte zu machen, und wir können dann nicht so auf allen Kanälen gleichzeitig sein sozusagen. Also wir merken jetzt schon, wir sind jetzt aufgeregt, wo das Album rauskommt, wir sind aufgeregt, wie die Leute es finden, und wir hoffen natürlich, dass es vielen gefällt, und dann wird man sehen, wie es weitergeht. Aber habt ihr euch in irgendeiner Form herausgefordert gefühlt, was das Schreiben neuer Songs angeht? Ja, es ist auf jeden Fall, aber das hat gar nicht so mit Druck von außen zu tun, sondern einfach so der eigene kreative Prozess, ob man wieder gute Songs schreibt oder zumindest Songs, die man selber gut findet. Und ob man selber so den nächsten Schritt machen kann, ob man sich als Künstler entwickelt und so. Das ist auf jeden Fall schon eine Frage, die man sich stellt, oder das ist was auftaucht. Aber jetzt, wo euch bewusst ist, dass ihr eben gute Songs schreiben könnt, die nicht nur euch gefallen, sondern die auch vielen anderen gefallen, wie sehr ist denn so eine Blaupause im Hinterkopf, was neue Songs angeht? Ich meine, du hast schon gesagt, Sonja, dass das so ein Stück weit in den Hintergrund gerät oder ihr das mit Absicht verdrängt, aber ist das nicht doch immer, da fängt man da nicht an zu messen, Mensch, der geht in Richtung Little Numbers oder der in Oh Boy oder... Ja, aber ich glaube eben, das hat da ein bisschen was auch mit da, also klar, schreiben, wir haben natürlich auch eine Handschrift, glaube ich, beim Schreiben, und vielleicht denkt man so, oh, das klingt ein bisschen wie der oder der, aber ich finde, ich würde es eher als Handschrift dann bezeichnen oder so. Ich hatte jetzt auch keine Angst, dass wir uns irgendwie kopieren oder so, sondern ich glaube, es passiert beim Schreiben, und es gefallen einem einfach bestimmte Akkordfolgen. Das ist so, ich glaube, daran erkennt man aber eben auch Bands oder Songwriter. Ja, es gab einen Song, wo wir gemerkt haben, wir haben von manchen Songs wirklich ganz viele Versionen gemacht auch und die wieder verworfen und wieder neu angefangen. Und bei einem zum Beispiel haben wir gemerkt, oh, das geht jetzt gerade ein bisschen zu sehr in die Richtung eines Songs, den es schon gibt von uns. Und wir hatten eben Lust, nicht was zu wiederholen. Also das hat uns nicht so interessiert. Und diesen einen Moment gab es. Ja, da waren wir auch ein bisschen, sind wir dann auch streng und sagen, nee, dann schafft der es halt nicht. Oder, oder wir ändern ihn um oder so. Sonja, du hast die Handschrift, die ihr habt, beim Songschreiben schon angesprochen. Und wenn man We Were Here hört, dann fällt einem sofort auf, das ist ein Boy-Song. Ja, gleich von, schön. Ja, absolut, von der ersten Sekunde an. Ihr schreibt eure Songs selbst und spielt auch viele Instrumente im Studio. Und außerdem hat Valeskas schöne Stimme einfach einen extrem hohen Wiedererkennungswert. We Were Here, der erste Song der Platte, ist doch die Single. Aber mir ist auch aufgefallen, ihr verwendet ein kleineres Instrumentarium. Ich habe kein Glockenspiel mehr gehört, und Streicher und Akustikgitarren sind auch nur noch ganz vereinzelt hörbar. Klavier nur noch sehr unterschwellig. Es gibt viele E-Gitarren, Bass, Synthesizer und spartanische Beats, oft ein reduziertes Schlagzeug und noch subtile Percussion. Ist das eine bewusste Limitierung der Mittel oder war das ein Prozess? Wie müssen wir uns das vorstellen? Ist, glaube ich, ein Prozess gewesen, und also meine Muße beim Schreiben für das zweite Album war ein Synthesizer tatsächlich, ein Juno. Und der hat mich sehr beeinflusst beim Schreiben, oder der hat mich irgendwie inspiriert. Und ich habe ganz viele Ideen mit dem angefangen zu entwickeln. Also, und ich hatte einfach ein bisschen Lust, habe ich gemerkt, beim Schreiben für das zweite Album. Ich habe zwar dieselben Instrumente verwendet, aber sie ein bisschen anders eingesetzt, oder ich habe mehr Hall verwendet, und wir hatten einfach dann auch in der Produktionsphase, glaube ich, einfach ein bisschen Lust, das Gewicht sozusagen anders zu legen. Aber eigentlich, die Instrumentierung ist eigentlich zum großen Teil gleich geblieben. Wir haben sie nur ein bisschen anders gemischt oder genau andere Gewichte auf Sounds gelegt und so. Was mir auch aufgefallen ist, die Stimmung ist grundsätzlich eine andere, zumindest was meine Wahrnehmung angeht. Abtempo-Ausreißer wie Little Numbers oder Oh Boy gibt es gar nicht mehr so richtig. Die Platte ist deutlich nachdenklicher, melancholisch. Gibt es irgendeinen Anlass, den Kopf hängt? Ja, nein, eigentlich eben überhaupt nicht. Also uns ging es eigentlich ganz gut, als wir das geschrieben haben. Es war auch für uns spannend. Wir hatten jetzt nicht so eine, wir haben uns nichts vorgenommen, stimmungsmäßig, was das für ein Album werden soll. Und haben dann hinterher, also als es fertig war und wir so die Songs zusammengestellt haben und entschieden haben, was jetzt wirklich auf die Platte kommt, wie selber gemerkt, ah, okay, so klingt die und die hat schon ein bisschen was, ja, wie du sagst, Nachdenklicheres. Ja. Genau, aber das ist wahrscheinlich jetzt einfach eine Seite, die wir auch haben und die wir vielleicht auf diesem Album ein bisschen mehr ausleben. Dann wollen wir das jetzt mal hören und zwar anhand eines tollen Beispiels eurer aktuellen Single We Were Here, gleichzeitig auch der Titeltrack zu eurem neuen Album. Hier sind Boy. Hier Single und Titeltrack vom neuen Album von Boy. Und verantwortlich dafür sind Sonja Glass und Valeska Steiner, die heute Nachmittag in der Tonart zu Gast sind. Auf dem Album, speziell bei We Were Here, da geht es ums Reisen, wenn ich das richtig verstanden habe, ums Herumkommen, um Eindrücke, die ihr als Band hinterlasst bei Konzerten, aber auch um welche, die ihr mitnehmt. Da ja, merke ich schon an eurer Reaktion, dass das nicht ganz stimmt. Ja, also wir merken, dass der Song We Were Here manchmal ein bisschen falsch verstanden wird oder sehr. Also bin ich nicht der Einzige, der. Du bist nicht, nein, du musst dir keine Sorgen machen. Ein Glück. Aber wir merken, dass es oft vorkommt, dass Leute den auf uns als Band beziehen. Also dass wir sagen, wir waren hier und hier und hier und wir haben Spuren hinterlassen und so. Aber eigentlich geht es in dem Song viel mehr um eher so Beziehungen, ob das jetzt Freundschaften oder Liebesbeziehungen sind, um Momente, die man mit jemandem geteilt hat und um Beziehungen, die vielleicht vorbei sind, aber es geht darum, eben nicht zurückzuschauen und traurig zu sein, dass das vorbei ist, sondern eher zu feiern, dass das da war und zu sagen, das gehört mir ja für immer und diese Erinnerung kann einem niemand wegnehmen und wir waren hier und das ist ein Grund, sich zu freuen. Also darum geht es eigentlich in dem Lied. Und die Inspiration zu diesem Lied war eben ein Film, also Valeska hat ja den Text geschrieben und es gibt eben einen Film über Liebeskummer und ein Dokumentarfilm über Liebeskummer, wo es immer darum geht, wie traurig alles ist, wenn es vorbei ist und so. Und ich finde es eben so schön, dass man jetzt mal von einer positiven Seite auf dieses Thema guckt und eben eher das hervorhebt, was schön war, auch wenn es vorbei ist sozusagen. Okay, dann können wir diesen Anlass, diese positiven Eindrücke, diese positiven Erlebnisse trotzdem ganz fließend übernehmen in das, was ich jetzt mit euch vorhabe. Okay. Also in Nordamerika, da seid ihr ausgiebig getourt, auch in Japan wart ihr mehrmals und habt es dort sogar in die Top 10 der Charts geschafft. Und es wäre schön, wenn ihr in Anlehnung an eure Single bei unserem kleinen Spiel mitmacht. Es heißt We Were Here. Wir waren hier. Und ich nenne euch einen Ort und ihr versucht euch an einen eindrücklichen Moment zu erinnern und erzählt uns, was euch spontan dazu einfällt. Oh, sehr gerne. Ja? Und der erste Ort, der heißt L.A., Los Angeles. Los Angeles ist auf jeden Fall eine Stadt ohne Bürgersteige, mit einer Flut von Autos und eine wahnsinnig unübersichtliche Stadt. Ja, mir kommt auch als erstes im Stau stehen in den Sinn. Wir sind sehr viel mit dem Auto rumgefahren. Ja, man kann eben eigentlich auch nur mit dem Auto fahren da. Also so, ich kann mich erinnern, ich bin einmal zu Fuß eine Straße lang gelaufen, es gab eben keinen Gehsteig, deswegen musste ich am Rand der Straße gehen und dann haben alle Autos oder alle Autofahrer mich angeguckt, warum ich laufe. Freak. Aber es ist schon auch, also ich fand eben, dann läuft man da über den Hollywood Boulevard und so, das ist schon, das sind einfach so Sachen, die man aus den Filmen kennt und aus den aus Songs oder Musikerbiografien und so. Und das ist schon, das war total toll, dann selber mit der Musik da zu sein und wir konnten im Troubadour spielen, was ja auch so ein irgendwie legendärer Laden ist. Und es war auf jeden Fall ein tolles Erlebnis, da zu sein. Okay, jetzt kommen wir vom sonnigen Los Angeles in eine eher frische, nicht so freundliche, zumindest wettertechnische Region, Minneapolis. Das ist ganz im Norden des mittleren Westens. Ja, Minneapolis ist natürlich die Stadt, wo Prinz lebt und auch, ich glaube, immer noch lebt, oder? Mhm. Ja. Und da darf man auf jeden Fall am Radio nicht den Fehler machen, zu sagen, dass man es toll findet, in dieser Stadt zu sein, wo auch Prinz lebt. Das machen nämlich alle Bands. Ich glaube, da gibt es einen Superladen. Heißt der nicht First Avenue oder was? Ja, genau. Ja. Also wir hatten irgendwie das Glück, auf dieser Amerika-Tour in so vielen, so legendären Läden zu spielen. Das liegt vielleicht an unserer tollen Booking-Agentur. Es war auch eine super Station. Und da kann man gut bowlen, das haben wir nämlich da gemacht. Ja, stimmt. Wir hatten einen sehr lustigen Bowling-Abend in Minneapolis. Ihr habt anlässlich dieses Minneapolis-Gigs ein kleines Geschenk bekommen. Das habt ihr auf Facebook gepostet, könnt ihr euch noch dran erinnern? Ja. Ah, ich glaube, das waren... waren das Donuts oder sowas? Ja. Mit unserem Namen drauf. Genau. Bestimmt, ja. Und das an einem nass, kalten, regnerischen Tag, wie ich in einer Konzertreview gelesen habe. Genau. Ja, die geben sich eben so Mühe in diesem Club. Mhm. First Avenue. Die Leute haben halt auch mitgesungen, stand da drin. Die waren sehr textsicher. Das ist so schön. Ja. Ja, also das war für uns, glaube ich, etwas vom Krassesten, eben als wir so weit weg waren von zu Hause und unsere Songs da zum ersten Mal gespielt haben, zu merken, dass die Leute da die Songs einfach schon kennen und mitsingen können. Man denkt so, was ist denn hier los? Und es ist wirklich, also ich glaube, das ist etwas vom Schönsten, was einem passieren kann als Band. Gibt es einen Unterschied zwischen dem US-amerikanischen Publikum oder dem kanadischen Publikum und meinetwegen dem deutschen Publikum? Also wir haben manchmal das Gefühl, dass die Leute natürlich die Texte noch direkter und noch schneller verstehen oder auch mehr noch dann darauf reagieren, einfach weil es ihre Sprache ist sozusagen. Aber sonst finde ich, ist jede Stadt anders oder auch jeder Abend. Es gibt nicht so, es gab Unterschiede zu Japan. Da war das Publikum tatsächlich ein bisschen anders. Das ist auch wieder ein gutes Stichwort. Ja, ich biete dir lauter gute Überleitung. Wahnsinn, das funktioniert wunderbar. Eine wahnsinnig tolle Stadt, ich war dort auch schon, Tokio. Ja, das war wirklich, glaube ich, etwas vom Eindrücklichsten, was wir zusammen erlebt haben. Also als wir da angekommen sind und halt eben mit der Musik da waren in so einem ganz anderen Land, wo wir uns wirklich sehr, sehr weit weg von zu Hause gefühlt haben. Und das war so, also wahrscheinlich kennen die meisten den Film Lost in Translation und es war wirklich dieses Gefühl. Wir hatten auch irgendwie lustige Interviews mit Übersetzerinnen und das war also... Das Lachanfälle. Ja, also es war wirklich ganz surreal und in jedem Moment toll da zu sein. Und wie war es in Osaka? In Osaka haben wir eigentlich nur Radiostationen und Straßen und Aufzüge gesehen. Wir haben so eine einwöchige Promotour gemacht und da haben wir leider sehr, sehr wenig gesehen, so von auch vom Land. Also wir konnten nie aufs Land fahren in Japan oder so. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall nochmal privat hin und uns da ein bisschen mehr Zeit nehmen, weil es lohnt sich. Es ist eine tolle Kultur, super spannend und ganz herzliche Menschen. In Osaka war ich auch mal bei einem Konzert und da ist mir aufgefallen, dass das Publikum extrem diszipliniert ist. Ja, sehr, ja. Wenn sehr die Ordner höflich kommen und sagen, so, jetzt ist Curfew, ja, Feierabend, bitte verlassen Sie den Saal, da wird nicht einmal gesagt, jetzt noch nicht, sondern die Leute verlassen dann ganz diszipliniert den Raum. Ja, das war auch so, wir haben eine Autogrammstunde gegeben nach einem Konzert. Und die stehen in der Schlange. Die stehen so geordnet in der Schlange und werden auch aber auch so hingestellt und das hat mich auch sehr beeindruckt auf eine Art. Mhm. Und es war auch, also man merkt es auch, also unser erstes Konzerterlebnis in Japan war auf jeden Fall auch auf eine sehr Art ein bisschen ein Kulturschock oder etwas, was wir einfach noch nicht kannten. Es war, auch da hatte man das Gefühl, es herrscht sehr viel Disziplin oder einfach sehr viel Höflichkeit und Respekt ist, glaube ich, wird da sehr groß geschrieben und wir haben gespielt und zwischen den Songs, also dann haben die Leute schnell geklatscht und dann war es Mucksmäuschen steht und wir dachten schon so, oh nein, es gefällt ihnen überhaupt nicht und wir haben irgendwie so Witze gemacht auf der Bühne und niemand hat gelacht und dann sind wir von der Bühne und dachten, oh nein, das ist ja völlig schlecht gelaufen und hatten danach aber so ein Meet and Greet mit den Leuten, die da waren und plötzlich kam uns so ein Riesenschwall an Herzlichkeit entgegen und ich glaube, das ist wirklich einfach etwas, was man von hier nicht kennt, also so hier zeigt man ja sozusagen seine Begeisterung mit Grölen und indem man seine Arme verschränkt und ja, stimmt. und das war da völlig anders und es war irgendwie abgefahren, das zu erleben. Am 2. September, da startet eure Clubtour. Soweit ich weiß, ist die schon komplett ausverkauft. Ja. Mitte Oktober bis Ende November gibt es dann noch eine ausführliche Tour durch Deutschland und ein paar Nachbarländer. Gibt es irgendwas Neues auf der Bühne? Neues Bandmitglied? Oder, Nee, wir sind mit derselben Band unterwegs. Wir mögen die Band gerne und das sind auch sehr gute Freunde von uns. Und alle Überraschungen verraten wir natürlich nicht. Ich wollte noch fragen, ob ihr eine neue Coverversion einstudiert habt. Ihr habt öfter Lonely Boy von The Black Keys habt ihr gespielt. Ja, den Song lieben wir, genau. Aber bei unseren eigenen Konzerten spielen wir eigentlich keine Cover. In Amerika haben wir das gemacht. Da hatten wir mal Lust. Dann wünsche ich euch viel Erfolg und viel Glück bei der anstehenden Tour und dass das Album einschlägt wie eine Bombe. Sonja Glass und Valeska Steiner von Boy, We Were Here. Jetzt wart ihr auch noch hier in der Tonart am Danke Nachmittag. Danke schön für die Einladung. Come my wild horse, come pick me up. Let's go outside and let's pretend it's New York. Drown the small town troubles in Hudson River Park. Put those shiny dancing boots on. We'll meet the local heroes down at the bar. The gifted and the phonies, rodeo on ponies. And the truth is, I was wrong when I said I was bored. Any street that I'm walking on with you, anywhere with you could.